Where do we go? Nobody knows. I've gotta say, I'm on my way down. I gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face. Put a smile upon my face. Dankeschön. Das war's von uns erstmal. Ich war jetzt echt. Ja, das war auf jeden Fall laut. Das war ziemlich laut.